Ich hab so vieles schon erlebt, so vieles schon gesehen. Ihr seid ein Haufen linker Spinner, die die Scheiße nicht verstehen. Die meisten schauen weg, doch ich zeig noch extra drauf. Ich rappe bis zum Endsieg und niemand hält mich auf. Eure Rapper sind gefallen wie der Russe 41. Alle reden Scheiße, aber kein interessiert es. Alle wollen feiern auf fröhlicher Musik, doch euer Rap ist meine Nutte und ich fix sie bis sie stirbt. Denn euch geht's um Erfolg, aber nicht mehr um die Sache. Und ich wart vor deinem Haus mit nem Messer in der Tasche. Dein Weg ist hier zu Ende, deine Fans sind rekrutiert. Und ich hör nicht eher auf, es ist der Letzte hier kapiert. Dass es so nicht weitergeht wie bei einem Blinden ohne Stock. Ich habe Sammys letztes Album in die Tonne reingekloppt. Jetzt ist der Eimer voll bis oben hin mit deutschem Rap. Und mit der nächsten Müllabfuhr kommt dieser Dreck dann endlich weg. Es ist egal, was ich sagte, egal, was ich tat. Mir bleibt mein reines Gewissen, denn ich bin ein Soldat. Er schießt mich, er hängt mich, stellt mich vor Gericht. Und wenn ich eines Tages gehe, dann erinnert euch an mich. Denn egal, was ich sagte und egal, was ich tat, mir bleibt meine Ehre und ich bleibe Soldat. Er schießt mich, er hängt mich, stellt mich vor Gericht. Doch ich bleibe, wer ich bin und bereue es nicht. 16 Bars sind nicht genug, um irgendetwas zu bewegen. Du trinkst weiter deinen Tee und ich hab Krieg in meiner Gegend. 1000 Jahre, 1000 Rapper auf dem Weg in den Ruin. Und nur mit Glück heißt es dann wieder auferstanden aus Ruin. Ich lege meine Hand über das Land wie ein Schamane. Und auch in deinem Garten wird mit Stolz die deutsche Fahne. Ja, ich bin Germane und demnächst dann im Exil, wo mich keiner mehr erkennt wie ein Bullen im Zivil. Du scheuerst sie am Stiel, bis er brennt wie ein Haufen Bücher. Deiner Mutter juckt der Schritt und ich schenk ihr feuchte Tücher. Das Leben ist doch mehr außer nur Wichsen und dann zocken. Kauf dir Schuhe, geh nach draußen und lass dich mal verkloppen. Keiner kann mich toppen wie den Dieter, wenn er singt. Du hast Druck, nimmst deinen Schwanz und pisst den Strahl gegen den Wind. Ich kenne kein Erbarm, habe den Segen von ganz oben. Du bleibst nur ein halber Mann, denn dir fehlt dein ganzer Hose. Es ist egal, was ich sagte, egal, was ich tat. Mir bleibt mein reines Gewissen, denn ich bin ein Soldat. Er schießt mich, er hängt mich, stellt mich vor Gericht. Und wenn ich eines Tages gehe, dann erinnert euch an mich. Denn egal, was ich sagte und egal, was ich tat, mir bleibt meine Ehre und ich bleibe Soldat. Er schießt mich, er hängt mich, stellt mich vor Gericht. Doch ich bleibe, wer ich bin und bereue es nicht. Jetzt steht auf schwarzen Zorn, doch das ist Blitzkrieg-Rap. Ali hört mein Album und ist nix wie weg. Jetzt wird ausgecheckt, eure Zeit ist um. Denn ich zerschlage eure Welt wie das Imperium. Dieser Beat ist für euch wie ein Vernichtungskrieg. Als Rache dafür, dass man die Preußen vertrieb. Du bleibst bloß ein Hund, hast du keine Disziplin. Und wirst weiterhin dein Geld in harte Drogen investieren. Jeder hat ein Ziel, aber keiner kann es schaffen. Denn du schuftest wie ein Tier und wirst dann trotzdem noch entlassen. Deine Träume gehen dahin, wenn die Kohle nicht mehr stimmt. Und schon stehst du auf der Straße mit einer Frau und deinem Kind. Ich trage meine Last wie ein MG auf meinem Rücken. Und egal wie viele kommen, ich werde feuern bis zum Schluss. Deutschland, erwache, was ist aus uns geworden? Für das Land, in dem wir leben, sind andere gestorben. Es ist egal, was ich sagte, egal, was ich tat. Mir bleibt mein reines Gewissen, denn ich bin ein Soldat. Er schießt mich, er hängt mich, stellt mich vor Gericht. Und wenn ich eines Tages gehe, dann erinnert euch an mich. Denn egal, was ich sagte und egal, was ich tat, mir bleibt meine Ehre und ich bleibe Soldat. Er schießt mich, er hängt mich, stellt mich vor Gericht. Doch ich bleibe, wer ich bin und bereue es nicht.